Erster Agrippa sagt zu Paulus, du darfst reden. Paulus hebt seine Hand und beginnt zu sprechen. Zweiter Paulus sagt, König Agrippa, ich bin froh, dass ich heute vor dir reden darf. Die Juden sagen schlechte Dinge über mich, Dritter, du kennst dich gut mit den jüdischen Regeln und Fragen aus. Bitte hör mir gut zu, Vierter, alle Juden wissen, wie ich als junger Mann gelebt habe. Sie wissen, wie ich in Jerusalem gelebt habe, Fünfter, sie wissen schon lange, dass ich ein Pharisäer war. Das ist eine sehr strenge Gruppe in unserer Religion, Sechster, jetzt stehe ich vor Gericht, weil ich auf Gottes Versprechen hoffe, Siebter, Gott hat unseren Vätern ein Versprechen gegeben. Unsere 12 Stämme hoffen, dass dieses Versprechen wahr wird. Sie dienen Gott Tag und Nacht. König, die Juden klagen mich wegen dieser Hoffnung an. Achter, warum ist es so schwer zu glauben, dass Gott Tote wieder lebendig machen kann? Neunter, ich dachte früher, ich muss gegen Jesus von Nazareth kämpfen. Zehnter, das habe ich in Jerusalem getan. Ich habe viele Christen ins Gefängnis gesteckt. Die Hohenpriester haben mir die Macht dazu gegeben. Wenn sie sterben sollten, habe ich zugestimmt. Elfter, ich habe sie in den Synagogen oft gezwungen, Schlechtes über Jesus zu sagen. Ich war sehr wütend und habe sie sogar in anderen Städten verfolgt. Zwölfter, ich bin mit der Macht und Erlaubnis der Hohenpriester nach Damaskus gegangen. Dreizehnter König, auf dem Weg sah ich mitten am Tag ein helles Licht vom Himmel. Es war heller als die Sonne. Es leuchtete um mich und die Leute, die bei mir waren. 14. Wir fielen alle zu Boden. Ich hörte eine Stimme auf Hebräisch. Sie sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen meinen Willen zu kämpfen. 15. Ich fragte, wer bist du, Herr? Der Herr sagte, ich bin Jesus. Du verfolgst mich. 16. Steh auf. Ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Du sollst erzählen, was du gesehen hast und noch sehen wirst. 17. Ich werde dich vor deinem Volk und vor den anderen Völkern retten. Ich schicke dich zu ihnen. 18. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Sie sollen sich von der Dunkelheit zum Licht wenden. Sie sollen sich von der Macht des Teufels zu Gott wenden. Dann bekommen sie Vergebung für ihre Sünden und gehören zu Gottes heiligem Volk, weil sie an mich glauben. 19. König Agrippa, ich habe auf das Licht vom Himmel gehört. 20. Ich habe zuerst den Leuten in Damaskus erzählt, dass sie ihre Leben ändern sollen. Dann habe ich es den Leuten in Jerusalem und in ganz Judäa erzählt. Auch den anderen Völkern habe ich es erzählt. 21. Deshalb haben mich die Juden im Tempel gepackt und versucht, mich zu töten. 22. Gott hat mir bis heute geholfen. Deshalb stehe ich hier und erzähle allen davon, egal ob sie wichtig oder unwichtig sind. Ich sage nur, was die Propheten und Mose gesagt haben. 23. Der Christus muss leiden. Er wird als Erster von den Toten auferstehen. Er wird Licht zu seinem Volk und zu den anderen Völkern bringen. 24. Festus rief laut, Paulus, du bist verrückt. Du hast zu viel gelernt, das macht dich verrückt. 25. Paulus sagte, hochgeehrter Festus, ich bin nicht verrückt. Ich sage die Wahrheit und bin vernünftig. 26. Der König weiß das alles. Deshalb rede ich offen mit ihm. Ich glaube nicht, dass er nichts davon weiß. Denn das alles ist nicht heimlich passiert. 27. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. 28. Agrippa sagte zu Paulus, du bringst mich fast dazu, Christ zu werden. 29. Paulus sagte, ich wünsche mir von Gott, dass nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, so werden wie ich, außer diesen Fesseln. 30. Der König, der Statthalter, Bernike und die anderen Leute standen auf. 31. Sie gingen weg und redeten miteinander. Sie sagten, dieser Mann hat nichts getan, wofür er sterben oder ins Gefängnis muss. 32. Agrippa sagte zu Festus, dieser Mann könnte frei sein, wenn er nicht den Kaiser um Hilfe gebeten hätte.